Frankfurt hat ja so einige berühmte Menschen hervorgebracht. Und um einen solchen berühmten Sohn der Stadt Frankfurt geht's heute. Nämlich um Karl Schwarzschild. Der ist jedem Physiker und ganz sicher jedem Astrophysiker ein Begriff. Geboren wurde er 1873 und er lebte und arbeitete bis 1916 und war damit ein Zeitgenosse Einsteins. Und auch wenn man damals schon behauptet hat, dass die wenigsten Quantenphysik und Relativitätstheorie wirklich verstanden haben, für Karl Schwarzschild galt das nicht. Er hatte sich freiwillig zum Militärdienst im Ersten Weltkrieg gemeldet und während er in Russland im Einsatz war, schrieb er Abhandlungen über die allgemeine Relativitätstheorie und über die Quantenphysik und brachte die erste genaue Lösung der Feldgleichung der allgemeinen Relativitätstheorie überhaupt auf den Weg. Seine größte Leidenschaft galt allerdings einem wirklich faszinierenden Phänomen, nämlich der Idee der klassischen schwarzen Löcher. Deswegen gibt es in schwarzen Löchern auch gleich mehrere Aspekte, die nach Schwarzschild benannt wurden. So gibt es zum Beispiel eine Schwarzschild-Singularität. Das ist ein ziemlicher fancy Name für so eine Art Zentrum. Außerdem gibt es den sogenannten Schwarzschild-Effekt. Ein Effekt, der bei der Entwicklung von Farbfilm auftritt und auch darauf hinweist, dass Schwarzschild eben nicht nur im Weltall, sondern auch hier auf der Erde forschte und sich ganz besonders mit optischen Systemen detailliert beschäftigt hat. Karl Schwarzschild jedenfalls gilt als einer der ganz Großen der Physik, der Astrophysik, der Optik und war ein Gelehrter seiner Zeit. Und über ihn gesprochen habe ich heute, weil da oben ein Asteroid am Himmel seine Bahnen zieht, der nach ihm benannt wurde. Wieso vieles ja nach ihm benannt wurde. 837 Schwarzschilder. Entdeckt am 23. September 1916 vom deutschen Astronomen Max Wolf. Und weil 1916 auch das Sterbejahr von Karl Schwarzschild war, beschloss er, Karl Schwarzschild einfach ein Denkmal am Himmel zu setzen. Auch nicht schlecht. Bis bald. DMRS 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.